Dann gibt es ja auch noch die Maschine Olympia. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Maschine aus einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann, die Erzählung Der Sandmann. Darin ist es der Student Nathanael, der ja Olympia im Hause seines Professors, Professor Spallanzani, kennenlernt. Er tanzt mit ihr, verliebt sich in sie ganz heftig. Die kann aber nur ach, ach seufzen, worin dann Nathanael größte Seelentiefe zu erkennen meint, wird schließlich verrückt. Was war es, was E.T.A. Hoffmann an diesen Maschinen so fasziniert? Also, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Zunächst mal war das ganze Maschinenthema so ein Thema der Zeit. Nicht nur Hoffmann hat sich dafür interessiert, sondern die ganze Schriftstellergeneration, also zum Beispiel auch Jean-Paul, Edgar Allan Poe, alle haben über Automaten geschrieben. Und E.T.A. Hoffmann hat sich jetzt besonders für die musikalischen Automaten und die sprechenden Automaten interessiert, gemäß seinen zwei großen Talenten der Musik und der Literatur. Und er schürt so eine, oder sagen wir mal so, es gab damals so eine Art Angstfantasie, die wir auch heute noch kennen. Was passiert, wenn die Maschinen besser werden als die Menschen und hier die Macht übernehmen? Und sei es nur auf dem Gebiet der Musik oder auf dem Gebiet der Liebe. Diese Frage hat Hoffmann auch interessiert. Und die hat er eben mit einer Schauergeschichte geantwortet. Im Prinzip spielt der Sandmann ja die Frage durch, was passiert, wenn sich ein lebendes menschliches Wesen, ein junger Mann, Nathanael, in eine tote Roboterfrau, Olympia, verliebt. Das kann natürlich nicht gut gehen. Das fängt schon damit an, dass die beiden nicht miteinander reden können, wie sie gesagt haben. Nathanael erzählt ihr stundenlang Geschichten und fragt sie dann voller Innerlichkeit, liebst du mich, Olympia, liebst du mich? Und sie antwortet nur, ach, ach. Und mehr kommt dann eben nicht von der Automate. Und am Anfang lässt sich Nathanael davon nicht beirren. Und dann macht die Erzählung ein paar ganz spannende Gegensätze auf. Also Nathanael wird immer als ganz heiß beschrieben. Er ist glühend wie Kohle und so. Also hier die Hitze des Liebenden. Und demgegenüber ist Olympia der reinste Eisklotz. Also ihre Hände sind eiskalt, ihre Lippen sind eiskalt. Und wenn die glühenden Lippen dann die eiskalten küssen, kommt es zum Kurzschluss. Und das ist das Problem, was Nathanael hat. Und daran wird er letzten Endes verrückt, ganz am Ende. Ja, er wird verrückt. Oft werden Figuren bei E.T.A. Hoffmann wahnsinnig. Sie haben Albträume und all das. Man spricht, wenn es um E.T.A. Hoffmann geht, oft von schwarzer Romantik. Ist das berechtigt oder ist das unfair? Ach, ich denke, Hoffmann hätte das gefallen, wenn er als schwarzer Romantiker bezeichnet worden wäre.